Über zwei Filme wollen wir jetzt sprechen, die neu in den Kinos angelaufen sind. Anke Lewicke, an einem Film kommt man in dieser Woche nicht vorbei. Der neue Batman, The Dark Knight Rises von Christopher Nolan. Er hat mit seinen bisherigen zwei Batman-Filmen ja den Mythos so ein bisschen entstaubt. Wie setzt er das denn im dritten Teil jetzt fort? Ja, Christopher Nolan wird ja immer zugute gehalten, dass er Batman in einer Wirklichkeit verankert hat, dass er die Angst, das Trauma nach 9/11 mit seinen apokalyptischen Bildern illustriert und auch, dass er eigentlich schon die Wirtschaftskrise vorweggenommen hat. Also man muss an den letzten denken. Heath Ledger spielt ja den Joker und da gibt es da ja diese eine Szene, wenn er die Dollarnoten verbrennt. Und eigentlich hat dieser neue Film auch einen ganz interessanten Plot. Also es gibt wieder einen Oberschurken, Bane, der auch immer eine Maske trägt. Und der bildet so eine Untergrundarmee und er hat auch was Robin Hood-haftes. Also es geht schon darum, dass es so ein bisschen Rächer der Enterbten sind, dass die Reichen in Gotham City einfach mal sehen sollen, dass der Reichtum nicht alles ist. Sie kriegen den Reichtum weggezogen. Und es gibt da auch eine ganz tolle Szene, wenn sie einfach in die Börse reingehen. Und da hätte ich mir auf einmal gewünscht, dass diese Bösewichter, da denkt man natürlich auch an die Occupy-Bewegung, dass sie nicht so negativ konnotiert sind. Natürlich sehen die alle aus. Ich musste auf einmal an diese osteuropäischen Gesichter des Kinos, des Kalten Kriegskinos denken. Viele haben natürlich auch einen arabischen Einschlag. Also das sind eigentlich einfach nur Terroristen. Und da wird die Geschichte einfach auch zu leicht. Also dann ist klar, Batman hat wieder das Recht auf seiner Seite. Also Bruce Wayne nach 8 Jahren Pause geht er wieder in das Batman-Kostüm und sagt, der Krieg geht los. Die Geschichte wird zu leicht, also ein bisschen simpel. Die Geschichte wird simpel, aber der Film ist trotzdem unheimlich lang. Also sagen wir eher, die Feinde sind eindimensional und die Geschichte ist aber unheimlich kompliziert, weil fast 3 Stunden lang und natürlich will Christopher Nolan nochmal die Handlungsfäden aus seinem ersten Film nachspinnen und weiterknüpfen. Deshalb wird Batman auch von den Schatten der Vergangenheit eingeholt. Dann gibt es lauter Rückblenden. Ohnehin ist der Film ein bisschen fahrig inszeniert. Man kann sagen, natürlich freut man sich, wenn man Michael Caine als Diener wieder sieht oder Morgan Freeman als verrückten Daniel Drüsentriebempfinder. Das sind ja alles Figuren, die gehen einem nahe, die mag man. Es gibt auch eine Catwoman, die man sehr gut findet, weil die so einen ambivalenten Charakter hat, aber trotzdem verfranst er sich und trotzdem finde ich es eigentlich schade, dass diese Geschichte, ich hätte es einfach spannender gefunden, wenn Batman Gegner es mit Gegnern zu tun bekommen hätte, die eben trotzdem auch, wo man weiß, es stimmt was nicht mehr mit unseren Verhältnissen und hier hätte Batman eingreifen müssen. Da wäre er dann wirklich in ein moralisches Dilemma gekommen. Der zweite Film, über den wir sprechen, den Sie uns vorstellen, Frau Lewicke, kommt aus Kolumbien und stammt von dem Regisseur Gabriel Rojas Vera. Der Titel Karen, die in einem Bus weint, das klingt nach einem traurigen Film. Geht es darin um ein schweres Schicksal? Ja, das denkt man zunächst. Vor allen Dingen sieht man diese junge Frau Karen dann am Anfang auch im Bus sitzen und sie weint und man weiß nicht warum, man weiß nicht, was vorgefallen ist. Aber das Weinen zieht uns natürlich direkt in ihre Geschichte mit rein. Und so langsam bekommt man mit, dass sie ihren Mann gerade verlassen hat, weil sie einfach ihr eigenes Leben endlich mal leben möchte. Und wir sehen dieser jungen Frau dabei zu, wie sie eigentlich alle Sicherheiten aufgibt, also auch den wirtschaftlichen Rückhalt, alles, um sich selbst zu finden, um auch herauszufinden, was sie eigentlich vom Leben will. Das klingt so ein bisschen nach einer Selbstfindungsgeschichte. Das ist ja überhaupt nicht spektakulär eigentlich. Wie gelingt es denn dem Regisseur jetzt, das Publikum, Sie, uns, mich, in den Bann zu ziehen? Naja, es ist eher ein beobachtender Film. Also der Film und die Kamera lassen eben dieser jungen Frau so Raum und Zeit, sich selbst zu entwickeln. Also die Kamera geht auch immer einen Schritt zurück, schaut einfach dabei zu. Und wir gehen mit ihr einfach durch so verschiedene Situationen. Wir lernen ihre neuen Freunde kennen, wie schwer es ist, einen Job zu finden. Das bleibt alles so im Alltag. Und trotzdem kriegt man eben so mit, einfach wenn man sich das Gesicht der Schauspielerin anschaut, oh, es bewegt sich was in ihrem Leben und da freut man sich einfach drüber. Und das ist vielleicht kein spektakulärer Film. Es mag eine kleine Geschichte sein, aber alle großen Fragen werden trotzdem aufgeworfen. 2 neue Filme in den Kinos, der neue Batman und dann dieser Film Karen, die in einem Bus weint, aus Kolumbien von dem Regisseur Gabriel Rojas Vera. Anke Lewicke, Dankeschön.